Kundgabe 608. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.10.1938. Wahre Jünger und ihr Los. Sandige Wüste. Quell und Lebensborn. Doch zu jeder Zeit wurde auch diesen meinen wahren Jüngern Widerstand entgegengesetzt, von den mich verleugnenden, meine Lehre zerstören wollenden Menschen. So manche falsche Darlegung meiner Lehre brachte zustande, dass der Menschheit Sinn sich von ihr abwandte und meine wahren Jünger nicht angehört wurden, die ihnen wahrlich Gold statt Steine bieten konnten. Wo sich die Vermessenheit der Menschen so weit verstieg, dass selbst mein Name zum Deckmantel falscher Lehren benutzt wurde, dort konnte sich in der Folge auch keine reine Lehre erhalten, denn es war das Fundament baufällig geworden, und was von Menschenhand nun erbaut wurde, konnte meinen Segen nimmermehr beanspruchen. Still und eifrig, gläubig und liebenden Herzens, aber predigten meine wahren Jünger das Christentum, und wer diese Lehre annahm, ging ein in mein Reich. Dem Werk, das nun unter deiner Hand entsteht, liegt wiederum mein Wille zugrunde, der Menschheit den Lebensquell zugänglich zu machen. Die Irrwege, die euch vom rechten Weg ableiten, werden euch in die sandigste Wüste führen, wo brennender Durst, Ermattung und qualvoller Tod euer Los ist. Doch an meiner Quelle dürfet ihr euch laben und erquicken. Ihr werdet ohne Anstrengung dann den rechten Weg fortgehen, bis ihr eingeht in die Pforte des ewigen Lebens. Darum achtet der Zeichen, achtet derer, die euch den Weg zum Lebensborn weisen, und verharret nicht in sandiger Wüste, wo euch der Quell, das reine Wort Gottes, so nahe ist. Es wird euch Menschen immer und immer wieder kundgetan, dass ihr Gottes Geschöpfe seid. So erkennet mich als euren Vater an, auf dass ich euch bedenken kann, dass auch ihr meine wahren Jünger werdet und bleibet bis in alle Ewigkeit. Amen.